Erster in dieser Nacht konnte der König nicht schlafen. Er befahl, ein Buch zu holen. Man las dem König daraus vor. Zweiter im Buch stand, dass Mardochai etwas Wichtiges getan hatte. Er hatte gesagt, dass zwei Männer den König Ahasveros töten wollten. Dritter, der König fragte, was hat Mardochai dafür bekommen? Die Diener sagten, er hat nichts bekommen. Vierter, der König fragte, wer ist draußen im Hof? Haman kam gerade in den Hof. Er wollte den König bitten, Mardochai aufzuhängen. Fünfter, die Diener sagten, Haman ist im Hof. Der König sagte, er soll hereinkommen. Sechster, Haman kam herein. Der König fragte ihn, was soll man mit einem Mann tun? Der König will diesen Mann ehren. Haman dachte, wen will der König ehren? Nur mich. Siebter, Haman sagte zum König, wenn der König jemanden ehren will, achter Mann soll ein königliches Gewand bringen. Der König hat es getragen. Man soll auch ein Pferd bringen. Der König ist darauf geritten. Das Pferd hat eine königliche Krone. Neunter Mann soll das Gewand und das Pferd einem Fürsten geben. Dieser Fürst soll den Mann anziehen. Der König will ihn ehren. Er soll den Mann auf dem Pferd durch die Stadt reiten lassen. Man soll rufen, so ehrt der König einen Mann. Zehnter, der König sagte zu Haman, hol schnell das Gewand und das Pferd. Mach es so, wie du gesagt hast. Tu das mit Mardochai, dem Juden. Er sitzt am Tor des Königs. Mach alles genauso. Elfter, Haman holte das Gewand und das Pferd. Er zog Mardochai an. Er ließ ihn durch die Stadt reiten. Haman rief, so ehrt der König einen Mann. Zwölfter, danach ging Mardochai zurück zum Tor des Königs. Haman lief schnell nach Hause. Er war traurig und hatte sein Gesicht bedeckt. 13. Haman erzählte seiner Frau Seres und seinen Freunden alles. Er erzählte, was passiert war. Seine Frau Seres und seine Freunde sagten, Mardochai ist ein Jude. Du hast angefangen, vor ihm zu fallen. Du wirst ihn nicht besiegen können. Du wirst ganz vor ihm fallen. 14. Sie redeten noch mit Haman. Da kamen die Diener des Königs. Sie brachten Haman schnell zum Essen. Esther hatte das Essen gemacht.